Anlässlich des 71. Gründungstages der Partei der Arbeit Koreas fanden in Russland, Indonesien, Indien, Peru und Südafrika die Ausstellungen der koreanischen Bücher, Fotos, Briefmarken und Kunstwerke statt. Die Fotos über die großen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un waren auf den Ausstellungsplätzen zu sehen. Außerdem waren ihre unvergänglichen Klassenwerke, die Bücher, Fotos und Briefmarken über die DVK, die unter Leitung der Partei der Arbeit Koreas stützegreich ist, und die Kunstwerke ausgestellt, die von Klugheit und Talent der Koreaner zeugen. An den Ausstellungen waren die Persönlichkeiten verschiedener Kreise und die Massen in betreffenden Ländern beteiligt.